Schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Wem geht's nicht gut? Wer lügt? Wer kennt mich nicht? Darf ich fragen, hebt bitte eure Hand, wer mich nicht kennt. Okay, einige. Alles klar. Ich werde mich kurz vorstellen. Ich bin der Reinhard Hirtler, bin Steirer, bin Österreicher. Ich will heute nicht auf Steirisch predigen, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil es sind einige Leute aus Deutschland hier und sind die Schweizer auch noch hier? Auch noch hier. Also ich werde eben im Hochdeutsch predigen, damit die nicht Österreicher sind, mich auch verstehen. Ich bin Reinhard Hirtler, habe mein Leben vor 51 Jahren Jesus Christus übergeben, bin knapp 40 Jahren nach England gegangen, habe meine theologische Ausbildung dort gemacht, die Bibelschule gemacht, habe dort meine tolle Frau kennengelernt, die ganz da hinten im Eckerl sitzt, haben wir vor 33 Jahren geheiratet, sie ist Amerikanerin, dann haben wir in Österreich viele Jahre gelebt und Österreich Freikirchen gegründet, dann sind wir 10 Jahre nach Amerika, haben dort 10 Jahre in Amerika gelebt und jetzt leben wir seit 6 Jahren in Brasilien als Missionare. In Brasilien bereisen wir das ganze Land, halten Konferenzen ab, machen Seminare und unter anderem auch bauen Waisenhäuser und Kindertagesstätten. Heute haben wir etwa über 200 Kinder, die wir betreuen. Das Jüngste ist vorgestern im Waisenhaus angekommen mit 11 Tagen, direkt aus dem Krankenhaus zu uns. Und die Ältesten, die sind jetzt knapp 18 Jahre. Und da kümmern wir uns um diese Kinder. Sind auch im Prozess selbst zu adoptieren, haben zwei erwachsene Söhne, die leben in Amerika und der Ältere wird jetzt bald heiraten und haben auch uns entschlossen, selbst zwei Kinder aus unserem Waisenhaus zu adoptieren und wie es aussieht, werden die im Jänner dann zu uns kommen. So, das sind wir, das machen wir. Ich bin auch Autor, nicht weil ich so gerne schreibe und nicht weiß, was ich mit meiner Freizeit tun soll, sondern weil Gott mir das ganz klar gesagt hat vor vielen Jahren. Es war ein sehr langer Kampf, weil ich eigentlich mit dem Herrn gesagt habe, das Letzte, was ich will, ist Bücher schreiben. Ich habe schon genug zu tun. Aber das war wirklich ganz klar, dass ich das vom Herrn empfunden habe. Und so habe ich 17 Bücher geschrieben. Das 17. ist gerade in Druck. Geht diese Woche in Druck. Nicht alle auf Deutsch. Auf Deutsch haben wir nur 7 davon. Ein 8. wird auch noch vor Weihnachten erscheinen. Die Bücher, die wir auf Deutsch haben, da hinten steht ein Tisch, da ist meine Frau. Die meisten davon, glaube ich, haben wir noch. Das erste Buch, Die Kraft zu vergeben, haben wir nicht mehr. Aber alle meine Bücher sind bei dem Aufbruchverlag in Berlin auch zu erhalten. Und wir haben uns auch entschieden, dass jeder Cent aller unserer Bücher eben wir weggeben. Zwei Bücher möchte ich nur kurz erwähnen hier besonders. Ich habe zwei Kinderbücher auch geschrieben, die basieren auf meinem eigenen Erlebnis, wo ich gestorben bin und im Himmel war. Und die Bücher heißen Reini besucht den Himmel und Reini besucht den Himmel zum zweiten Mal. Das sind Bücher, die haben unwahrscheinlich viel bewirkt im Leben vieler Kinder. Wir haben in Brasilien davon, ich glaube 12.000 Stück etwa verkauft oder vielleicht mehr, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben unwahrscheinlich viele Zeugnisse bekommen, wie die Leben der Kinder dadurch so tiefst verändert wurden. Wenn ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk braucht für welche Kinder, die sind, Bücher sind da hinten. Das war's zu mir und zu dem, was ich tue. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du genial bist, gütig bist, herrlich bist, großartig bist, besser bist, als wir es uns je vorstellen können. Niemand ist vergleichbar mit dir, niemand ist wie du. Oh Herr, du bist so, so herrlich. Und dafür wollen wir dir danken heute Morgen. Heiliger Geist, du bist zuverlässig, auf dich können wir uns immer, immer, immer verlassen. Und heute Morgen bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir wirklich Offenbarung und Licht haben von dem, was du sagen willst. Wir wollen heute Morgen auf keinen Fall die Worte eines Menschen hören. Wir wollen deine Worte hören, Geist Gottes. Und dazu laden wir dich ein, dafür geben wir uns dir ganz hin, dafür sagen wir du, was du willst. Wir auf jeden Fall wollen dich hier haben und dich hier hören. Herzlichsten Dank, Heiliger Geist. Amen. Emmanuel hat ganz einen tollen Job gemacht. Dankeschön übrigens. Wir haben ja hier ein Wochenende, wir waren ja hier etwa 200 Leute, das Wochenende Freitag und Samstag, und wir haben ganz speziell ein Seminar gemacht zum Thema des neuen Bundes. Darüber werde ich heute nicht weiter lehren, denn viele von euch waren nicht da das Wochenende, das wäre abgehakt. Ich habe heute im Gebet vom Herrn irgendwie empfunden, dass ich etwas anderes euch hier weitergeben soll. Aber das Seminar wurde komplett aufgenommen. Es ist alles, könnt ihr alles hier auch nachhören, wenn ihr wollt, oder vielleicht wieder anhören oder nochmal anhören. Mein Buch über den neuen Bund. Es gibt eine Pastorin in Brasilien, die hat mich aufgesucht und die hat zu mir gesagt: Reinhard, Sie nennen mich jetzt die neue Bundpastorin. Ich habe gesagt: Wirklich? Sie hat gesagt: Ich habe den Buch über den neuen Bund 20 Mal gelesen. Sowas habe ich noch nie von irgendjemand irgendwo gehört. Sie hat gesagt: Ich habe einfach gewusst, das muss drinnen Teil von mir werden. Und das Seminar war auch ganz toll. Die Feedbacks haben mich sehr überwältigt, muss ich ehrlich sagen. Heute Morgen hat mir ein junger Mann Folgendes gesagt, da sind mir die Tränen gekommen. Er hat gesagt: Seit 60 Jahren bin ich Christ. Ich war Missionar, Theologie studiert, glaube ich, Missionar. Aber jetzt habe ich meine erste Liebe wieder nach diesem Wochenende. Was gibt es da noch zu sagen? Der Herr ist genial, der Herr ist groß, der Herr ist liebevoll, der Herr ist herrlich. Und wisst ihr, so viele Menschen in unserem schönen Land Österreich, die haben das verloren, was in ihrem Herzen gebrannt hat. Aber der Herr ist dabei, es wiederherzustellen. Der Herr ist dabei, sich ein Volk zuzubereiten, das dieses Feuer, dieses Liebe, diese Leidenschaft hat. Und wir werden unser Europa und unser Österreich mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllen, so wie es in seinem Wort steht. Und das wird nicht geschehen, weil plötzlich Gott aufkreuzt, dass ich jahrzehntelang versteckt habe. Das wird geschehen durch Menschen wie dich und mich, die ergriffen haben, wer wir sind und was wir haben und was unsere Bestimmung ist und was unser Zweck ist. Und ich habe das vor... Ich habe das vor etwa 25 Jahren, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahren, in einer Vision so klar gesehen. Wir waren auf einem Berg in Steiermark zu fasten und zu beten. Ich werde das nie vergessen. Wir haben eine Landkarte von Österreich aufgehängt auf der Wand dieser Hütte. Wir waren zu viert, vier junge Männer. Wir wollten einfach nichts anderes tun, als zu fasten und zu beten für Österreich. Das war eine ganz einfache Holzhütte ohne Strom und ohne Wasser. Und wir haben uns da zurückgesagt, ja, es war bei euch in Eppenstein. Wir haben uns da oben zurückgezogen, 3 Tage zum Fasten zu beten, das haben wir einmal im Monat gemacht, jedes Monat. Und ich kann mich erinnern, wir haben da diese Karte, Landkarte von Österreich aufgehängt gehabt und wir waren dort im Fasten und beten und plötzlich sah ich eine offene Vision. Weißt du, eine offene Vision ist nicht eine Vision, die Gott uns gibt, eine Vision, die Gott uns gibt, die sehen wir mit den Augen des Herzens. Und die habe ich viele gehabt davon, aber das war nicht eine Vision mit den Augen meines Herzens, das war eine offene Vision. Ich sah es, als ob ein Film vor mir ablaufen würde, mit meinen Augen, mit meinen natürlichen Augen. Als ob da ein Fernseher eingeschaltet ist, wo gar kein Fernseher ist. Und ich sah dieses Bild vor mir ablaufen und ich sah die Landkarte von Österreich und ich sah, wie überall aus ganz Österreich, kannst du dich erinnern? Wie überall aus ganz Österreich, auf dem ganzen Land, da kamen Menschen hervor aus dem Nirgendwo. Wie Ameisen kamen sie plötzlich heraus und die sind zusammengeführt worden, nicht von einem Menschen und einem Anführer und einem Pastor, sondern von Jesus selbst. Und die sind zusammengeführt worden, die sind verbunden worden im Herzen und die haben nur eines gehabt, eines zum Ziel gehabt, nämlich Jesus zu verherrlichen und diese Ernte einzubringen. Und plötzlich war das ganze Land erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Und Tausende und Zigtausende und Hunderttausende Österreicher haben ihr Leben Jesus gegeben. Und die ganze Landkarte wurde überschwemmt von dieser Herrlichkeit Gottes. Und das brennt seit 20 Jahren etwas her in meinem Herzen. Das habe ich nie losgelassen. Und die Vision hat sich dann ausgeweitet. Ich habe gesehen, wie Kinder und jung und alt, intelligent und einfach, irgendwer bitte gib mir ein Taschentuch. Und wie jung und alt und Mann und Frau und Danke. Jung und alt und Mann und Frau und Kinder und Erwachsene und alle zusammen einfach nur in Einheit gestanden sind und zusammen eine einzige Sache wollten, dass Jesus verherrlicht wird in diesem Land. Und weißt du, und das Herrlichste an dieser Vision war, und die trage ich seit so vielen Jahren in meinem Herzen. Und wisst ihr, ich habe viel darüber gebetet, viel darüber nachgedacht, viel damit mich befasst. Und wisst ihr, was das Herrlichste an dieser Sache war? Da gab es keinen einzigen großen Mann Gottes, der daran beteiligt war. Und das war das Schönste. Und dafür bete ich und dafür faste ich seit Jahrzehnten. Weißt du warum? Und darum sage ich immer, das Letzte, was ich will, ist ein großer Mann Gottes zu sein. Lasst mich den Reinhard einfach sein. Der Geliebte des Herrn. Und in der letzten großen Ernte, die kommt, bevor Jesus wiederkommt. Vor 2 Jahren war ich im Himmel, wir waren in der Zeit des Fastens und Betens, wir haben uns zurückgezogen, Debbie und ich, 3 Wochen, um einfach nur mit dem Herrn zu sein und miteinander. Und eines Morgens nahm der Herr mich in den Himmel und er stand neben mir und er hat mir ganz ernst in die Augen geschaut. Und es war eine Ernsthaftigkeit in seinen Augen, die ich ganz selten erst einmal zuvor gesehen habe. Da hat er mir in die Augen geschaut und er stand mit einer riesengroßen Trompete in seiner rechten Hand hier, schaute mir ernst in die Augen und er sagte, Reinhard, wir leben nicht in der letzten Stunde, ihr seid in der letzten Minute. Es ist die letzte Minute angebrochen. Er hat gesagt, ich komme viel eher wieder, als es die meisten meiner Kinder glauben wollen und nur etwa 10% meiner Kinder sind bereit für mein Wiederkommen. Ich habe die Trompete bereits in meiner Hand und ich werde sie bald blasen und ich werde bald zurückkommen. Mach dich bereit und sag allen Menschen, nur ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagte Jesus zu mir Folgendes, aber bevor ich komme, wird sich diese Vision, die ich dir gezeigt habe, noch erfüllen. Und es wird die größte Ernte der Geschichte der Menschheit, wird es geben. Und wisst ihr, so viele Dinge werden erschüttert überall, wo wir hinkommen. Und das ist ja eine der schönsten Dinge, denn alles muss erschüttert werden, das erschüttert werden kann. Und diese religiösen Strukturen werden erschüttert. Und diese Leute, die großen Pastoren und großen Männer Gottes sein, die werden erschüttert. Und plötzlich stehen wir Schulter an Schulter. Und es ist nicht mehr wichtig, wer was tut, wer wann was tut, wer das Mikrofon hält und wer es nicht hält. Es ist nur mehr eins wichtig. Gemeinsam stehen wir da, um das Herz unseres Herrn glücklich zu machen und diese letzte große Ernte einzubringen. Und Jesus Christus wird wiederkommen für eine herrliche, siegreiche und großartige Gemeinde. Und für das habe ich alles loslassen, alles hingelegt und für das lebe ich. Und ja, Esti, du wirst auch einen ganz einen großen Teil daran haben. Denn der Herr möchte dir sagen, heute Morgen, Esti, die Dinge, die du dem Herzen, sorry, aber ich muss einfach dem Heiligen Geist nachfolgen, ich kann da nichts anderes tun. Kann schon, aber ich werde nicht. Und der Herr möchte dir sagen, liebe Esti, die Dinge, die du seit vielen Jahren in dem Herzen tragst, die begonnen haben, als du noch Kind warst, als du Kind warst, hat der Herr begonnen, in dir eine ganz starke prophetische Salbung in dich hineinzulegen. Du hast als Kind Dinge gespürt und gesehen, die andere nicht gespürt haben. Und dann hast du viele Dinge erlebt, die dich enttäuscht haben und viele Dinge erlebt, die du in Frage gestellt hast. Immer wieder. Und der Feind hat versucht, durch Enttäuschungen diese prophetische Gabe und prophetische Salbung in dir zu dämpfen. Aber die letzten Wochen hat der Herr wieder begonnen, dieses Feuer in dir anzuzünden. Und die letzten Wochen hat sich in deinem Herzen etwas verändert. Und du hast gespürt, das, was als Kind in dich hineingelegt wurde, das beginnt wiederum zu leben und wiederum aufzuflammen. Und der Herr möchte dir sagen, alle Enttäuschungen werden weggewaschen werden aus deinem Herzen. Und du wirst als eine anerkannte Prophetin in deiner Nation stehen. Und du wirst die Trompete in der Hand halten. Und du wirst ein Sprachrohr Gottes sein in der Nation, in der dich hingestellt hat. Oh Jesus, Shikatalabasa, who cares about preaching and sermons and all this stuff? Sorry. Oh Jesus, oh Heiliger Geist. Seminar ist vorbei. Und wisst ihr, für mich ist das eine absolute Sache. Niemand kann mir das aus meinem Herz nehmen, was ich gesehen habe und ich habe das im Wort Gottes studiert und das Wort Gottes ist ganz klar. Die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Der Fluss, der vom Tempel herausfließt, ist knöcheltief, knietief, Hüfte, und dann kannst du nicht mehr schwimmen. Und der Fluss, der fließt nicht aus vom Haus Gottes, der fließt nicht aus vom Himmel. Das ist nicht der Fluss, den Hesekiel beschreibt, der vom Thron Gottes ausfließt. Der Fluss, den Hesekiel beschreibt, der fließt aus von wo? Vom Tempel. Wir sind der Tempel Gottes. Der Fluss, den Hesekiel gesehen hat, die Vision, die Gott ihm gegeben hat, das ist der Fluss, der ausfließt aus der Gemeinde. Nicht aus einer Institution oder aus einer strukturierten Sache, sondern aus der Gemeinde, aus dem Leib Christi, wo Menschen einander lieben, einander zusammenstehen, wo Menschen zusammengefügt werden als lebendige Steine von Gott selbst. Daraus wird dieser Fluss fließen, und der Fluss, der wird durch die ganze Welt fließen, und er wird so gewaltig sein, dass du nur mit drin schwimmen kannst. Und die Bibel sagt, überall, wo der Fluss hinfließt, wird er Leben bringen. Und wisst ihr, und das ist die Gemeinde, die der Herr dabei ist, zuzubereiten. Und das Herrliche daran ist, in dem Fluss kannst du nicht mehr schwimmen. Du kannst dich reinschmeißen und ihn dich dort hintragen lassen, wo er will, oder du stehst am Flussrand und schaust zu. Und der Herr hat mir so klar gezeigt, auch in dieser Vision und in anderen Visionen, es wird diese richtigen Teilungen geben in dieser Gemeinde. Macht euch keine Sorgen darüber, ist alles okay. Es wird die geben, die im Fluss drinnen sind und sich vom Fluss hintragen lassen, wo immer der Fluss sie hintragen will. Und da wird es die geben, die sagen, nein, das mache ich nicht mit, nein, das ist falsch, nein, das ist nicht richtig, nein, das passt nicht so, nein. Die werden am Rand einfach stehen, und der Fluss wird dorthin fließen, wo immer er hinfließen muss. Und er wird die Nationen dieser Welt ganz radikal berühren und verändern. Und ich habe gesagt, Herr, ich will drin sein im Fluss, es ist mir egal, wo er mich hintragt. Nach Österreich, nach Afrika, nach Deutschland, ist es mir wurscht, völlig egal. Er soll mich hintragen, wo er mich hintragen will. Er soll mich hinführen, wo er mich hinführen will. Es ist mir so egal. Und wir leben in einer Zeit, die wichtiger ist, als wir es uns vorstellen können. Wir leben in einer Zeit der Weltgeschichte, dass die herrlichste und die großartigste und die außergewöhnlichste Zeit der Geschichte der Menschheit ist. In Lukas Kapitel 5 lesen wir eine ganz interessante Geschichte. Da war Jesus dort, und es waren die Volksmenge, und Jesus steigt in das Boot von Petrus und sagt, komm, fahr mal ein bisschen raus. Ich erzähle euch die Geschichte um der Zeit willen. Aber von Vers 1 bis Vers 11. Und da sagt Jesus zu Petrus, Petrus, wirf dein Netz aus auf die rechte Seite. Und Petrus sagt zu ihm, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Nix. Aber dann fügt etwas hinzu, und er sagt in Vers 5, aber auf dein Wort hin. Und er hat es getan und hat Jesus gefolgt, und was geschah? Und es war das Netz so voll, eine übergroße Menge an Fischen hat er gefangen, das war zum Bersten voll. Und diese Geschichte, das ist ja kein Gleichnis, sondern eine wahre Geschichte, diese Geschichte ist eine Geschichte, die sich heute auch wiederum für uns erfüllt. Und in dieser Geschichte gibt es so viele Lektionen drin, die für uns heute zum Lernen sind. Und diese Schlüssel, die der Herr mir gegeben hat und der Herr mir speziell für euch hier heute Morgen aufs Herz gelegt hat, diese Schlüssel möchte ich euch heute weitergeben. Und wenn ihr diesen Schlüssel annehmt, aufgreift und anwendet in eurem Leben, dann werden sich Dinge auf eine Art und Weise erleben, verändern, so wie Petrus sie auch erlebt hat. Nämlich, ihr werdet den Sieg erleben, der größer ist, als du es dir vorstellen kannst, und der ohne deine Anstrengung geschieht. Und hier ist das Geniale. Schau mal Vers 5 bitte. Lukas Kapitel ist schon oben. Wow, du bist genial, Emanuel. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und das ist ganz genau das, wo eigentlich viele von uns das heute sagen. Viele Christen heutzutage, die sind genau an dem Punkt. Die sind müde, die sind frustriert, die sind ausgelaugt, die sind am Ende, und die sagen, ich habe die letzten 30 Jahre lang nur gerackert und nichts ist zum Sehen. Ich habe mich abgemüht und angestrengt. Wo sind die Wunder? Wo sind die Unerretteten errettet? Wo sind die Heilungen? Wo ist? Und überall auf der Welt treffe ich Menschen, die genau wie Petrus dastehen. Und wisst ihr, das Wort ist interessant. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Das Wort gearbeitet im Original-Urtext bedeutet ein sich abrackern. Und geht es nicht vielen Christen so? Wir haben uns abgerackert und wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, gerackert habe ich und was ist da? Was ist übergeblieben von meinem Hart mich abrackern? Was ist übergeblieben? Und der erste Schlüssel, den ich euch geben möchte, ist, der Sieg hängt nicht von deiner Anstrengung ab, sondern von deiner Hingabe an seine Pläne. Und das müssen wir lernen. Wir tun. Wir racken. Noch 3 Aktivitäten, noch 4 Sachen, noch was. Und racken. Und am Ende ist das Netz leer. Und der Herr möchte, dass wir verstehen, dass wir in unserem Herzen ergreifen, solange wir versuchen, unseren Plänen nachzufolgen, solange wir versuchen, unsere Projekte zu bauen, solange wir versuchen, das zu tun, was wir uns vorgenommen haben, da wird unser Netz leer sein, da wird es keinen Sieg geben. Der Sieg kommt nicht durch das, was wir alles schaffen. Und all das, was menschliche Leistung und menschliche Kraft sich aufgebaut hat, hört mir gut zu. Ich deklariere das als prophetisches Wort und ich sage das ohne Furcht und Scham. Auch im christlichen Bereich, all das, was Menschen sich aufgebaut haben, aufgrund ihres Charismas, ihrer Gabe, ihrer Intelligenz, ihrer Stärke, ihrer Anziehungskraft, ihrer Fähigkeit, Leute anzuziehen, all das wird zerbröseln und zerbröckeln. Ihr werdet es sehen. Vor 30 Jahren, als ich im Gebet einmal alleine war, hat der Herr zu mir gesagt, ich werde in Österreich diesen Königsgeist in der Gemeinde zerstören. Ich habe gesagt, Herr, was meinst du? Er hat gesagt, mein Volk hat gesagt, ich will einen König. Das war nie mein Herz und nie mein Plan. Und in der Gemeinde sitzen viele Könige drin. Ich bin der Pastor und ich regiere. Und ihr seid das Volk. Und das Volk schreit, gib uns einen König. Das Volk will nicht zu Hause auf die Knie gehen im verborgenen Kämmerlein, sondern das Volk sagt, du bist mein König. Ich zahle dir 10% und du regierst mich. Mach was aus meinem Leben. Und was geschieht dann? Das Volk ist sauer auf den König und der König ist sauer auf dem Volk. Und in Wirklichkeit verstehen wir gar nicht, dass wir die Dinge gemacht haben, unser Leben gelebt haben, nicht so, wie der Herr es für uns geplant hat. Und wenn du den Durchbruch willst, wenn du den Sieg willst, wenn du das Netz voll willst, wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben wirst, dann musst du einmal verstehen, es hängt nicht davon ab, wie viel du dich anstrengst, sondern dafür, ob du seinen Plänen hingegeben bist. Jesus tat nur das, was er den Vater tun sah. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wisst ihr, seit 2 Jahren sagt der Herr zu mir, ich hoffe, ich kann das auf Deutsch übersetzen, meine Gesprächsbasis mit Gott ist heute nur mehr Englisch und Portugiesisch, weil ich ja nicht mehr in Österreich lebe, schon 14 Jahren. Oder mehr etwas sogar. Aber seit etwa 2 Jahren, fast jeden Tag, sagt der Herr zu mir, Rainer, zwei Dinge sind absolut in deinem Leben notwendig. Absolut. Mehr als alles andere zu dieser Zeit. Consecration and surrender. Hingabe und Weihe. Hingabe und Weihe. Jeden Tag sage ich, Herr, ich gebe dir alles hin. Herr, ich gebe dir alles hin. Herr, ich weihe mich dir. Ich lasse alles los. Jeden Plan, jede Idee, jede Vision, jeden Traum, alles lege ich zu deinen Füßen auf den Altar. Alles lasse ich los. Meinen Dienst, alles. Und wisst ihr, wir haben so viel uns abgerackert und dann sind wir so enttäuscht worden, weil wir nicht verstanden haben, der Schlüssel ist ja nicht, was wir tun, der Schlüssel ist, haben wir uns seinen Plänen untergeordnet. Das ist so simpel. Und wenn wir uns ähnlich seinen Plänen untergeordnet haben, dann passiert so wie bei Petrus. Auf einmal ist das Netz voll. Schau mal, was die Bibel sagt im Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Und so geht es ja so vielen von uns. Wir haben gebaut und es war alles umsonst. Und der Herr sagt am Ende des Tages, glaubst du wirklich, ich teile meine Ehre mit dir? Glaubst du wirklich? Wisst ihr, ich bin Leuten dankbar. Ich habe viele Leute, die sehr dankbar bin. Ich bin Gerhard unendlich dankbar. Mein allerbester Freund seit 25 Jahren. Ich bin vielen Menschen auf dieser Welt sehr dankbar. Sehr dankbar. Esti und Reini, die liebe ich mehr, als es Worte gibt zu beschreiben. Und ihre Kinder. Ich bin mehrmals im Jahr in Polen und sobald ich bei der Tür rein bin, weißt du, es ist nicht zu beschreiben. Ich bin dankbar, sehr dankbar. Brauche ich nicht fragen, was ich will, da gehe ich rein, mach den Kühlschrank auf, mach die Ladeln auf, breit mich aus, streck mich hin, zieh mal kurze Hosen an der Leibe und lass mich einfach fallen. Ich bin dankbar, vielen Menschen dankbar. Aber ich werde niemals, niemals, niemals irgendeinem Menschen Applaus geben, egal wer ihm Applaus gibt. Denn meinen Applaus, habe ich mich entschieden, kriegt nur einer und der heißt Jesus Christus. So, ihr könnt gerne applaudieren, aber ich werde nie mehr in meinem Leben einer Person applaudieren. Ich werde ihnen Danke sagen, ich werde sie ehren, aber meinen Applaus, der gehört immer, den kriegt nur einer und der heißt Jesus. Und wisst ihr, wir haben so schwer verstanden, dass der Sieg und der Erfolg und das, wonach sich unser Herz sehnt, nichts zu tun haben, wie viel wir leisten, sondern damit zu tun haben, ob wir seine Plänen untergeordnet sind. Das ist etwas, was du lernen musst. Der Herr, wenn er nicht baut, dann kannst du bauen und rackern und schuften und schinden, solange du willst, dann geht einfach nichts weiter. Und ich bin so dankbar, dass so viele Christen jetzt bei dem Punkt angekommen sind, wo sie einfach frustriert und ausgelaugt und am Ende sind. Wisst ihr, warum ich dankbar bin? Weil jetzt werden sie checken, ich habe die ganze Nacht gefischt und das hat nichts geholfen. Vielleicht muss ich etwas lernen und anders machen. Ja, das musst du. Zweitens, dein Erfolg hängt nicht davon ab, vom Festhalten, sondern vom Loslassen. Freunde, der Herr hat mich so gütigerweise, liebevollerweise, herrlicherweise in seiner Gnade, er hat mich gelehrt, loszulassen. Aber wie viele Menschen stecken so fest, weil sie nicht loslassen können. Petrus hätte sagen können zu Jesus, und er hat auch, die erste Reaktion in Vers 5 war schon interessant, Lukas 5, Vers 5. War schon interessant. Er sagt, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Das heißt, seine erste Reaktion auf Jesus war nicht, okay, machen wir sofort. Seine erste Reaktion war, Moment einmal, du sagst mir, ich soll fischen gehen, ich sage dir, das habe ich bereits gemacht. Und noch etwas, du bist Tischler, ich bin Fischer. Und der Tischler bringt dem Fischer nicht das Fischen bei. Du kannst vielleicht ein Boot zimmern, aber das Fischen lehre ich dich, nicht du mich. Ich weiß, wie man fischt, ich weiß, wann man fischt und ich weiß, wo man fischt. Fischen tut man in der Nacht, nicht am Tag. Die Nacht ist vorbei. Am Tag sind die Fische weg. Er hätte festhalten können an seiner Intelligenz, an dem, was er gelernt hat, an seinem Wissen. Er hätte festhalten können, so wie wir es immer gemacht haben, weil der Petrus war ja ein Fischermann. Der hat sicher auf demselben See schon sehr oft gefischt und viel gefangen. Und Jesus musste ihm etwas lehren, nämlich, wenn du Erfolg haben willst, lass los. Lass los deine Idee, lass los dein Know-how, lass los dein Lernen, lass los deine Talente, lass los, was dein Papa dir beigebracht hat, lass es alles los. Und wisst ihr, Paulus sagt in Philipper 3 eine herrliche Aussage. Er sagt nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem Vorne. Er sagt, eins tue ich und erwähnt aber zwei Dinge. Das Loslassen und das Vorne ergreifen. Warum sagt er eins, wenn er aber zwei aufzählt? Weil Loslassen ist so wichtig. Und ergreifen geht nicht, wenn du nicht loslässt. Und der Herr hat mich gelehrt, absolut alles loszulassen. Ich lebe so detached, sagt man im Englisch. Ich lebe so losgelöst von allem, dass ich dir gar nicht erklären kann, wie frei es ist, losgelassen zu haben. Ich habe alles losgelassen. Meine eigenen Söhne. Ich liebe meine Söhne. Die leben in Amerika. Ich liebe sie sehr. Wenn ich sie nie mehr in meinem Leben sehe, okay. Irdische Dinge. Habe ein schönes Auto, das bringt mich von hier, von dort her hierher, wenn ich es nicht mehr habe. Brasilien. Wenn die Zeit zu Ende ist, gehe ich halt wohin, wo er mich hinschickt. Wenn es sein muss, nach Polen. Oder Österreich. Ich habe die Wichtigkeit des Loslassens gelernt. Und wisst ihr, und so viele Christen stecken fest in ihrem Racken, Racken, Racken, weil sie nicht loslassen können. Sie weigern, sie können tun sie schon, aber wollen tun sie nicht. Sie weigern sich, die Hand aufzumachen und loslassen. Das ist mein Traum, das ist meine Vision, das ist mein Ziel, das hat der Herr mir gezeigt, das ist mein Dienst. Und lassen nicht los. Und dadurch sie nicht loslassen, merken sie ja gar nicht, dass sie nicht in das hineinkommen können, was Gott für sie schon geplant hat, nämlich ein Netz voll Fische, ohne irgendwelches ausgelaugt zu sein. Und ich werde euch sagen, wie der Herr mir dieses Loslassen beigebracht hat. Es war ganz interessant, wir sind ja nach Amerika gegangen, da waren unsere Jungs 14 und 16 Jahre alt. Und wir gingen nach Amerika, weil Gott es uns so sagte. Das war ganz, ganz klar. Es war nicht leicht. Die Jungs waren herausgerissen aus ihrem Umfeld, aus ihrer Kultur. Sie kannten Amerika überhaupt nicht. Es war alles neu und so weiter und so fort. Und unser Sohn schlitterte nach einigen Jahren dort im Teenageralter, kam mit falschen Jugendlichen in Kontakt und er hat ein riesengroßes Herz und ein gutes Herz. Er ist so der Typ, der das letzte Hemd hergibt für jemand, der in Not ist und irgendetwas braucht. Er hat falsche Freunde bekommen und falschen Kontakt bekommen und ohne, dass wir es merken, schlittert er in die Drogenabhängigkeit. Aber in die tiefste Drogenabhängigkeit. 5 Jahre, härteste Drogen, tiefste Drogen, Chaos. So, die Augen waren tot und leer. Worte halfen überhaupt nichts mehr. Er wusste ja alles. Er hat sein Leben Jesus übergeben als Kind, wurde getauft, im Heiligen Geist getauft, hat sogar prophetisch gedient. Da half gar nichts mehr. War sogar im Gefängnis, wegen seiner Drogengeschichten. Und eines Tages musste ich nach Europa fliegen. Es war im Jahr 2013. Vor 6 Jahren. Ich flog nach Polen, um dort ein Camp abzuhalten. Und Debbie ist schon eine Woche vorausgeflogen, oder 2 Wochen voraus, weil sie wollte ihre Mutter immer schon Europa zeigen. Wir haben ja 18 Jahre in Österreich gelebt. Ihre Mutter war nie in Europa bei ihr, hat nie gesehen, wie Österreich ausschaut, wo wir leben, was wir machen, was wir tun. Und Debbie hat jahrelang gespart darauf, ihre Mutter nach Österreich zu bringen. Und dann haben wir einfach empfunden, okay, das machen wir jetzt so. Und ich habe zu Debbie gesagt, flieg einfach voraus, flieg 10 Tage voraus und mit deiner Mutter und ich komme, flieg danach, habe eine Woche noch mit euch gemeinsam und dann deine Mutter fliegt alleine nach Hause und wir fahren nach Polen mit dem Auto. Und die Debbie war schon in Europa mit ihrer Mutter unterwegs. Mein Sohn kommt rein bei der Haustür, schaut mir in die Augen und sagt, Papa, ich weiß, du fliegst jetzt in ein paar Tagen nach Europa, nach Polen. Und ich bin nur nach Hause gekommen, um dir zu sagen, dass wenn du zurückkommst, wirst du keinen Sohn mehr haben. Ich habe meinen Selbstmord geplant, die Überdosis herbereitet, ich werde mir mein Leben nehmen und geht bei der Tür raus. Und ich kenne meinen Sohn. Mein Sohn macht sowas nicht, um Mitleid zu schinden. Ich kenne meinen Sohn. Das war absolut geplant, das war alles fix und fertig. Geht bei der Tür raus, ich versuche ihn anzurufen, hebt nicht ab, ich schicke ihm Messages, gibt's keine Response. Weg. Ich warf mich auf den Boden, heulend. Ich bin am Boden gelegen und habe geschluchzt und habe geheult. Hab geheult. Gott, Gott, Gott, Gott, was ist los? Was ist los? Ich habe Folgendes gesagt. Ich sage die Reise nach Polen ab. Flug wird gecancelt. Ich werde meiner Frau sagen. musst alleine mit der Mutter sein, dann fliegst halt nach Hause, ändern wir die Flüge. Ich kann unmöglich nach Polen fliegen, um dort zu predigen, wenn mein eigener Sohn sich umbringt. Das ist unverantwortlich, ich kann das nicht, ich bleib hier. Und als ich so am Boden lag und diese Pläne schmiedete, sagte Gott zu mir so klar und laut und deutlich, was machst du denn am Boden? Ich war so sauer auf Gott. So sauer. Ich habe zu ihm gesagt, was ist das für eine Frage? Mein eigener Sohn steht kurz vor dem Selbstmord und du fragst mich, was ich für Boden mache? Ich rede mit dir über meinen Sohn, beten tue ich. Ich war sauer auf Gott. Und Gott sagte mir, steh auf. Und der Flug nach Polen wird nicht gecancelt. Steh auf. Was denkst du eigentlich, wer du bist, um dir anzumaßen, zu glauben, dass es dein Sohn ist? Er ist mein Sohn. Ich habe ihn dir nur geborgt für einige Jahre auf dieser Erde. Er ist nicht deiner, er ist meiner. Lass ihn los. Ich bin auf vom Boden, habe mich geduscht, habe gesagt, lass ihn los. Aber meiner Frau sage ich nichts. Stell dir vor, ich habe meiner Frau eine Message geschickt, ich habe gesagt, der Christoph hat gerade gesagt, er bringt sich um und ich komme jetzt nach Europa. Psch. Ich habe kein Wort gesagt. Ich habe ihn nicht mehr kontaktiert. Ich habe die Sache, ich habe losgelassen. Losgelassen. War es leicht? Natürlich war es nicht leicht. Es war hart. Aber ich wusste, in dem Augenblick wusste ich in meinem Herzen, ich muss mich entscheiden, loszulassen und den Sieg Gottes zu erleben oder nicht loszulassen und dann ist es in meiner Hand und dann kann nur das rauskommen, was ich schaffe und da war nichts mehr zum Schaffen. Da war nichts mehr zu machen. Und ich wusste in dem Augenblick, ich musste loslassen. Nicht nur mit einer Aussage vom Herzen, ich musste loslassen, einfach loslassen. Ich bin auf und ich habe gesagt, Herr, es ist dein Sohn, es ist dein Junge, gebetet habe ich genug, hingegeben habe ich ihn dir, als er ein Baby war, haben wir ihn dir geweiht, er ist dein Junge, ich lass ihn los. Ich lass ihn los. Hab nichts gehört, tagelang nichts, flieg nach Europa, kein Kontakt, war eine Woche unterwegs mit Debbie und ihrer Mutter, kein Kontakt, kam nach Polen, kein Kontakt. Jeden Tag die Gedanken, er ist schon längst tot, er ist schon längst tot, dein Sohn lebt sicher nicht mehr. Ich habe gesagt, diese Gedanken akzeptiere ich nicht, ich habe ihn losgelassen. Ich habe ihn losgelassen. Ich habe ihn losgelassen. Am dritten Tag in Polen kriege ich ein SMS von meinem Sohn. Der sagte, Papa, ich wollte dir nur sagen, dass ich keinen einzigen Freund mehr habe. Die einzigen Freunde, die er hatte, waren Drogendealer oder Drogenabhängige. Er hat gesagt, Papa, ich wollte dir nur mehr sagen, ich habe keinen einzigen Freund mehr. Ich habe jede Beziehung zu all meinen Freunden abgebrochen. Und noch was, Papa. Ich siedel runter in die Stadt Charlotte, 1,5 Stunden von wo wir gewohnt haben, weil ich ziehe dort bei meinem älteren Bruder ein. Ich habe schon mit ihm geredet. Und noch etwas, Papa, ich habe die Schnauze satt vor Drogen. Niemand in meinem Leben werde ich eine Droge angreifen. Ja. 5 Jahre harte Drogenabhängigkeit? Das war's. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, hättest du ihn nicht losgelassen, wäre er heute tot. Weil du ihn losgelassen hast, lebt er. Heute ist der BMW-Techniker, hat einen tollen Job, hat eine tolle Ausbildung, war auf der technischen Fakultät, hat mit Auszeichnung ausgeschlossen. Wo wäre er heute, hätte ich ihn nicht losgelassen. Und so ist es so viel, dass wir uns so schwer tun. Wir denken, dass der Sieg, der Durchbruch, das, was wir vom Herrn erwarten, kommt, wenn wir festhalten an dem, was wir glauben, dass wir machen müssen. Meine Vision, mein Traum, ich werde meinen Mann verändern. Ich schaffe das. Ich werde meine Frau verändern. Ich schaffe das. Wirklich wahr? Kannst dich nicht einmal selbst verändern. Wie willst du deinen Ehepartner verändern? Oh, dass wir lernen würden, das loszulassen. Loslassen, loslassen, loslassen, loslassen. Und wisst ihr, alles wird erschüttert werden, das erschüttert werden kann. Das sagt uns die Bibel klipp und klar. Und wenn wir nicht loslassen, dann wird unser Leben auch erschüttert werden. Wie viele Menschen sind heute enttäuscht, verbittert und machen nichts mehr mit dem Leben. Einfach, weil sie nicht losgelassen haben von das, was sie sich in den Kopf gesetzt haben, dass Gott durch sie tun muss. Lass los. Lass los. Lass los. Gott tut das, was er gesagt hat, dass er durch dich tun wird. Petrus musste sagen, okay, wenn du sagst, dann mache ich das so, wie du sagst. Ich muss zwar meine eigene Intelligenz loslassen, ich muss zwar meine Fähigkeit zu fischen loslassen, ich muss zwar mein Know-how loslassen, ich muss jetzt auch von meinen Kollegen loslassen, mich bloßstellen, weil die wissen ganz genau, jetzt um diese Zeit fischt man nicht mehr, du hast eh schon die ganze Nacht gearbeitet, ich muss alles loslassen. Aber ich lasse los und ich mache einfach, sag okay, Herr. Und wisst ihr, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, das Loslassen ist etwas, wo wir oft uns so schwer tun, weil in Wirklichkeit zeigt es das Mangel an Vertrauen auf, das wir haben dem Herrn gegenüber. Denn wenn du dem Herrn vertraust, kannst du loslassen. Und ich bin heute, ich weiß nicht, ob ich je in meinem Leben mich schon so frei gefühlt habe, wie zu diesem Zeitpunkt. Wir wissen, wir sind in einer Phase, meine Frau und ich, wo wir nicht wissen, wie unsere Zukunft ausschaut. Wirklich nicht. Wir wissen nicht, wie es nächste Woche weitergeht. Ich weiß, ich fliege nächste Woche nach San Francisco. Sollte ich fliegen, ob ich wirklich fliege, weiß ich eigentlich nicht. Wir sind in einer Phase in unserem Leben, in unserem Dienst, wo wir wirklich nicht mehr wissen, was nächste Woche mit uns ist. Es ist alles zur Zeit Tohu wa Bohu. Ich bin glücklich, ich bin frei, ich bin fröhlich, ich habe alles losgelassen. Alles. Jeden Tag weinen, Hingabe, Herr, whatever. Was soll's? Lass los, lass los, lass los, lass los. Wenn sich eine Tür zumacht, macht eine andere auf. Wenn ich nicht mehr in Brasilien lebe, lebe ich in Afrika oder in Europa oder wer war was. Meine Frau weiß schon, wo wir leben werden irgendwann einmal. Die hat mir heute bei der Autofahrt gesagt, dass der Herr ihr so ein Bauchgefühl gegeben hat, dass wir bald in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent zielen werden. Und sie weiß sogar das Gebiet und die Gegend, aber sie sagt es mir nicht. Sie weigert sich, es mir zu sagen. Wer die Antwort aus ihr rausquetschen kann und mir sagt, den zahle ich 100 Euro. Also wer es schafft, zum Herzen meiner Frau durchzudringen, und diese Information, die ich kriegen kann, ich bezahle gut dafür. Wenn es sein muss, auch mehr als 100 Euro. Sie sitzt da hinten und lächelt und ganz verschmilzt und sie sagt, die Information kriegt niemand von mir raus. Und ich kenne sie gut genug, die kriegt wirklich niemand raus aus ihr. Also bleibt nur mehr eins über, irgendwann einmal die Stimme des Herrn zu hören und sagt, pack die Koffer und geh woanders hin. Ich sage, okay. Und sie wird sagen, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Und sie wird sagen, ja, ja, manchmal sind die Männer eben schwerhörig als die Frauen. Auch die Propheten wissen nicht alles. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch. Aber wisst ihr, was ich euch damit sagen muss? Loslassen ist ein Schlüssel, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen und Teil zu sein von dem, was er tut. Drittens, der Erfolg kommt nicht von deiner Leistung, sondern von deinem Vertrauen. Und darüber möchte ich den Rest dieses Morgens sprechen, über das Vertrauen. Hör zu, Petrus musste vertrauen, dass das, was unlogisch scheint, auch funktionieren wird. Er hat gesagt, okay, eigentlich die ganze Nacht habe ich das schon gemacht, aber auf dein Wort hin. Das heißt, Petrus hat vertraut, dass jetzt alles okay sein wird, weil Jesus plötzlich da dabei ist in der Sache. Und ich möchte euch über die Wichtigkeit des Vertrauens einige Worte sagen. Es ist nämlich ein großer Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen. Es war etwa 10 Jahre her, da lag ich am Abend im Bett und ich tu vor dem Einschlafen immer meditieren und mit Jesus reden und ich lag da auf meinem Bett und ich habe da so mit Jesus geplaudert und war da schon am Wegdösen und da sagte der Herr zu mir plötzlich, Reinhard, ich möchte, dass du absolutes Vertrauen lernst. Ich habe gesagt, Moment einmal, Herr, absolutes Vertrauen, das Wort steht nicht in der Bibel. Ich kenne die Bibel gut, ich habe sie gelesen von 1. Mose bis Offenbarung, aber ich habe nirgends diese Aussage gefunden, absolutes Vertrauen. Und der Herr hat gesagt, ich werde dich lehren. Und dazu komme ich am Ende. Aber wisst ihr, es ist ein großer Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen. Vertrauen ist etwas, was sehr wichtig ist. Vertrauen ist etwas, was oft sehr schmerzhaft ist für uns wirklich zu lernen. Es ist ein ständiger Kampf über unser Leben. Und der Kampf, der ständig über unser Leben stattfindet, ist nicht, was der Teufel alles gegen uns tut, sondern ist, können wir ihm kindlich vertrauen oder nicht? Das ist ein Kampf, den wir alle führen. Und diejenigen, die gelernt haben, dem Herrn kindlich zu vertrauen, diejenigen, die werden auch den Durchbruch und den Erfolg vom Herrn erleben. Gott hat uns bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Das musst du einmal ergreifen. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen. Und der Unterschied ist eigentlich ganz simpel. Ganz simpel. Glauben tue ich einer Verheißung. Oder wie wir es beim Seminar gelernt haben, einen Gottfakt. Ich glaube, das, was du gesagt hast, du tun wirst. Das ist Glaube. Wir glauben einer speziellen Verheißung, wir glauben einer speziellen Aussage, dem schenken wir Glauben. Vertrauen hat nichts damit zu tun, was Gott uns verheißen hat. Vertrauen hat mit einer Person zu tun. Und das ist ein großer Unterschied. Glauben tue ich, was die Person sagt. Wenn ich dem Wort Gottes glaube und danach handle, wird es sich in meinem Leben manifestieren. Das ist Glaube. Ich kann nicht glauben, wenn ich keine Basis habe. Und die Basis ist immer das, was Gott sagt. Also glauben tue ich, was er sagt. Vertrauen tue ich ihm als Person. Und der Unterschied ist gravierend und wirklich sehr enorm. Jesus selbst hat bewiesen, Gott hat bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Ich liebe Römer 5, Vers 8. Darin hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen, dass er seinen Sohn sterben ließ für uns, als wir noch Sünder waren. Mehr Beweis, dass eine Person vertrauenswürdig ist, wie Gott es uns gegeben hat durch den Tod seines Sohnes, gibt es nicht. Du kannst ihm vertrauen. Während du sein Feind warst, während du Sünder warst, während du sein Gegner warst, hat Gott gesagt, ich lasse jetzt bereits meinen Sohn für dich sterben. Wisst ihr, wenn wir nur verstehen würden, was am Kreuz geschehen ist, dann ist das Beweis genug, er ist vertrauenswürdig. Warum fällt es uns so schwer, ihm zu vertrauen? Ich liebe den Römer 8. Wenn du mich fragen würdest, ob es ein einziges Kapitel in der Bibel gibt, das wichtig, na, wichtig ist ja nichts, weil alles ist ja wichtig. Aber so ein Schlüsselkapitel in der Bibel, dann ist es für mich klar der Römer 8. Weil im Römer 8 hast du alle Theologie der Bibel drinnen. Jede wichtige Doktrin findest du im Römer Kapitel 8. Und am Ende von Römer 8 sagt Paulus, was soll uns trennen? Von Vers 38 an. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Höhen, Gewaltigen, Zukünftiges und Gegenwärtiges, gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Nichts, nichts, nichts. Und Gott, der uns bewiesen hat, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn hat sterben lassen, während wir noch gegen ihn waren, diesem Gott müssen wir vertrauen. Und wenn wir nicht lernen, im kindlichen Vertrauen zu leben, nämlich wirklich zu vertrauen, nicht nur seinen Verheißungen zu glauben, sondern ihm als Person vertrauen. Wenn wir das nicht lernen, dann werden wir nicht den Erfolg und den Sieg und den Durchbruch erleben können, den wir haben. Die Bibel spricht ja sehr viel im Alten Testament, vor allem sehr viel über Vertrauen. Immer wieder kommt das Wort im Hebräischen vor. Und da gibt es verschiedene Worte im Urtext und ich möchte euch sagen, was die im Grunde genommen bedeuten. Erstens, Vertrauen, das Wort im Hebräischen, bedeutet Zuflucht zu nehmen. Das heißt, hier heraus ist Krieg, Gott, du bist meine Zuflucht, das ist Vertrauen. Egal, ob du mir was verheißt oder nicht, egal, ob du was Gutes tust oder nicht, egal, ob du mir was versprochen hast oder nicht, egal, ob du mich segnest oder nicht, egal, ich suche bei dir Zuflucht. Bei dir bin ich sicher, Punkt, Ende, abgeschlossen. Ein anderes Wort für Vertrauen bedeutet, und das finde ich genial, ein hebräisches Wort für Vertrauen in der Bibel bedeutet, so viel wie sicher zu sein wie ein Baby in den Armen der Mama. Das ist Vertrauen. Stell dir vor, ein Baby in den Armen der Mama, dass der Mama nicht vertraut, dass die Mama es hält und fallen lässt. Habe ich noch nie gesehen. Du nimmst das Baby und das Baby lässt sich in die Arme der Mama fallen. Ein anderes hebräisches Wort für Vertrauen, Rudi, komm mal her, brauche ich dich zum Demonstrieren. Ein anderes hebräisches Wort für Vertrauen bedeutet Folgendes. Sich an jemand anzulehnen. Schau her. Rudi, ich lehne mich jetzt an dich an. Ich vertraue dir komplett. Ich vertraue dir komplett. Wenn der Rudi einen Schritt weg macht, liege ich... Ich vertraue dir. Du bist stark. Vertrauen ist, bin ich stark, gell? Sag das meiner Frau. Vertrauen heißt, du lehnst dich an eine andere Person. Schau, wenn ich dem Rudi nicht vertrauen würde, was wäre geschehen? Ich bin am Boden. Wenn der Rudi weggeht, mich prackt am Boden, ich könnte mir die Schulter brechen. Ich lehne mich an ihm. Warum? Rudi hat mir nie versprochen, dass er mich hält. Rudi hat mir nie versprochen, dass er sich um mich kümmert. Rudi hat mir nie versprochen, er trägt mich. Es ist egal, ich vertraue der Person. Danke, Rudi. Und das ist eines der hebräischen Worte der Vertrauen. Wisst ihr, seit 10 Jahren etwa, sage ich meiner Frau, hunderte Male habe ich gesagt, Liebling, lehn dich ja nicht an mich. Denn wenn mein Leben auf dieser Erde zu Ende ist, bevor deinem Leben, dann fällst du runter. Du lehnst dich niemals an mich, du lehnst dich nur an den Herrn. Ich habe viele Ehepaare in meinem Leben kennengelernt, wo plötzlich ein Paar in den Himmel geht und der andere, der fällt auseinander. Ja, aber Rainer, das musst du doch verstehen, wir haben 30 Jahre miteinander gelebt. Nein, verstehe ich nicht. Natürlich wirst du deinen Ehepartner vermissen, logisch. Aber dein Leben ist nur dann auseinandergefallen, weil du in Wahrheit nicht dem Herrn vertraut hast und weil du in Wahrheit dich an deinen Ehepartner gelehnt hast und nicht auf den Herrn gelehnt hast. Und da ist das Problem. Gott sei Dank für schöne Ehen, ich habe auch eine. Gott sei Dank für wunderbare Beziehungen. Aber das Problem ist, wir lehnen uns an die falsche Person, nämlich an Menschen und nicht an den Herrn. Und wenn wir nicht dem Herrn absolut vertrauen, dann werden wir nicht diesen Netzfang haben, dann werden wir nicht diesen Fischfang haben, dann wird unser Netz nicht voll werden, dann rackern wir uns ab und strudeln wir uns ab und plagen wir uns ab. Schau, was die Bibel sagt im Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ganz interessant. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Das heißt, lass deinen Weg los und vertraue auf ihn. Lehn dich an ihn als Person. Wir reden jetzt nicht vom Glauben, wir reden jetzt nicht von Verheißungen Gottes annehmen. Wir reden davon, dass du dich bei ihm, dass du bei ihm Zuflucht findest, dass du dich bei ihm birgst, dass du dich anlehnst an ihn und dass du dich fallen lässt. Und dieses kindliche Vertrauen ist so wichtig, dass wir es lernen. Es ist nicht wie Glaube. Schau mal Psalm 125, Vers 1. Ich liebe diesen Bibelvers. Es ist eine Verheißung, die du in Anspruch nehmen kannst. Die hat aber eine Bedingung. Die auf den Herrn vertrauen, die sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewig bleibt. Warum wanken so viele Christen? Warum reißt es so viele Christen hin und her? Warum werden so viele Christen von Umständen geplagt, geschüttelt und gewürfelt? Wisst ihr warum? Weil sie nicht auf den Herrn vertrauen. Die Bibel sagt, wenn wir auf den Herrn vertrauen, werden wir nicht wanken. Stell dir vor, alles rundherum bei dir fliegt auseinander und du stehst da mit einem Lächeln, mit einer Sicherheit. Du schläfst gut. Alles ist Paletti. Warum? Weil du ihm vertraust. Wir haben viel über Glauben gelernt und es ist auch gut so, dass wir den Herrn beim Wort nehmen, an den neuen Punkt glauben. Aber wisst ihr, was uns oft nicht beigebracht wurde? Uns fallen zu lassen in seine Arme. Da war ein Mann, der war Bergsteigen hier in Österreich. Und als er hinaufkraxelte auf den Berg, da plötzlich rutschte er und er fiel die Klippe runter. Es war 400 Meter Abgrund und er fiel runter und etwa um die Hälfte, 200 Meter, da wuchs ein Baum raus. Mitten aus dem kerzengeraden Felswand. Und der Mann, der fiel auf den Baum und dann fiel er weiter runter und er umklammerte diesen Baum. Er hing in der Luft. 200 Meter nach oben, unmöglich, kerzengerade Felswand. 200 Meter nach unten, wenn er loslässt, ist er tot. Also schreit er hinauf, während er am Baum hängt. Hallo, hallo, ist hier oben jemand? Hilf mir! Dann hört er eine Stimme. Ja, hier oben ist jemand. Ich helfe dir. Vertraue mir. Und er schreit. Wer ist das? Wer bist du? Wer bist du? Ich vertraue dir. Rette mich, rette mich. Und die Stimme sagt. Ich bin's. Gott, vertraue mir. Vertraue mir. Und der Mann sagt. Ich vertraue dir. Gott, rette mich, rette mich. Und die Stimme sagt, lass den Baum los, vertraue mir, ich fange dich, ich fange dich. Und der Mann ruft zurück, gibt's da oben sonst noch jemand? Aber ganz ehrlich, wie oft waren wir das? Herr, ich vertraue dir. Okay, lass los den Baum. Lass los den natürlichen Sicherheits. Aber da unter mir ist kein Netz. Wenn ich loslasse, dann bin ich. Ah, du vertraust mir? Wirklich? Du vertraust mir? Und wisst ihr, und Petrus musste Jesus vertrauen. Er musste vertrauen, dass alles einfach am Ende so ausgehen wird, wie der Herr es haben möchte. 2. Korinther, das lassen wir jetzt, aber ihr könnt das zu Hause nachschauen. Im 2. Korinther 1 sagt der Apostel Paulus etwas Interessantes. Vers 9, ganz flott. Er sagt, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Der Paulus war so verfolgt, dass er dem Tod ins Auge sah. Aber dann kommt ein Wort, das ein Schlüssel ist, das Wort damit. Wisst ihr, damit ist ein Verbindungswort? Schau her, ich werde euch das erklären, was das Wort damit wirklich bedeutet. Das Wort damit hat eine ganz wichtige Bedeutung. Das ist nämlich eine Verbindung zwischen zwei Teilen eines Satzes, okay? Schau her. Das sind 20 Euro. 20. Vertraust man nicht, gell? Und glauben das da nicht. 20 Euro. Samuel, komm hierher, damit ich dir die 20 Euro geben kann. Danke. Was bedeutet das Wort damit? Damit bedeutet, wenn du herkommst, kriegst du 20 Euro. Schau, was die Bibel hier sagt. Wir hatten das Todesurteil damit. Warum hat Gott diese furchtbare Verfolgung im Leben des Paulus erlaubt? Warum musste Paulus dem Tod ins Auge sehen? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen. Gott hat zu Paulus, ich muss dir beibringen, nicht auf dich selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn du in Schwierigkeiten steckst, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, wenn du nicht mehr weißt, warum jetzt das geschehen ist, prägt dir das ein in deinen Kopf, damit du nicht auf dich selbst vertraust. Alle die Dinge, die wir durchleben, die haben eine wichtige Sache, die Gott daraus immer machen will. Nämlich, er will uns beibringen, aufhören, auf uns selbst zu vertrauen. Wie viele Menschen haben sich doch selbst verflucht? Wie viele Christen im Neuen Bund haben sich entschieden, im Fluch zu leben, anstatt im Segen zu leben? Schau mal Jeremia 17, Vers 5. Diese Aussage ist hart, aber sie steht im Wort Gottes. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann oder der Mensch. Sagt die Bibel, so spricht der Herr, ich verfluche den Mann? Spricht Gott hier einen Fluch aus? Nein. Gott spricht einfach aus, was geschieht. In anderen Worten, Gott sagt, das ist die Konsequenz von deiner Entscheidung. Verflucht ist wer? Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Mit anderen Worten, Gott sagt, wenn du die Entscheidung triffst, dich auf Menschen zu verlassen, auf Menschen zu vertrauen und nicht auf mich zu vertrauen, die Auswirkung ist, du wirst ständig diesen Fluch erleben. Schau mal, wie der Fluch ausschaut. Vers 6 bitte. Das ist die Auswirkung. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und dann kommen die Christen zu mir und sagen, der Herr schickt mich schon seit 7 Jahren in die Wüste, um mich etwas zu lehren. Der Herr schickt niemand in die Wüste. Wir leben nicht im alten Bund, wir leben im neuen Bund. Aber viele Christen leben in der Wüste. Sie sehen das Gute nicht, sie sehen nur dieses Dürre. Wisst ihr warum? Weil sie nicht gelernt haben, auf den Herrn zu vertrauen und ständig ihr Vertrauen in andere Menschen setzen. Der Reinhard kommt und legt mir die Hände auf. Mein Pastor betet für mich. Ich fahre nach dieser Konferenz und da wird dieser Mann Gottes für mich beten. Und ich fahre dorthin und da werde ich dieses. Ich werde dorthin. Wir jagen Menschen nach. Wir vertrauen Menschen. Wir versuchen von den Menschen die Erfüllung unserer Bedürfnisse zu bekommen. Wir versuchen von Menschen das zu bekommen, was niemand uns geben kann, außer der Herr. Und dann wundern wir uns, wenn wir in der Wüste leben. Freund, Gott verflucht dich nicht, aber wenn du dein Leben lebst, vertrauend auf Menschen anstatt auf den Herrn, dann wird das die Konsequenz und Auswirkung sein. Und das müssen wir verstehen. Ich werde nie vergessen, am Anfang, als wir in unseren Waisenhäusern begannen, da rief mich ein Mann an aus Europa, nicht aus Österreich, anderen Land, aus Belgien. Der rief mich an und sagte, Reinhard, ich bin Geschäftsmann, ich habe gehört, ihr baut da Waisenhäuser und ich möchte dir Folgendes sagen. Ich schicke dir 15.000 Euro. Gib mir die Kontonummer. Ich will dir was tun für die Kinder. Wir hatten ein Gespräch am Telefon. Am Ende des Telefonats habe ich Folgendes gesagt. Es war niemand zu Hause, der war nicht zu Hause. Ich habe Folgendes gesagt. Herr, keinen Cent erwarte ich mir von diesem Menschen, weil ich keinen Vertrauen in irgendeinen Menschen dieser Welt gebe. Du allein bist der Versorger. Du allein kümmerst dich um die Waisen. Kein Mensch braucht mir dabei helfen, die Waisenhäuser zu bauen, denn in dich alleine vertraue ich. 6 Monate vergingen, kein Cent kam. Nach 6 Monaten rief er mich wieder an. Reinhard, ich habe nicht vergessen. Ich schicke dir jetzt 15.000 Euro. Am Ende des Telefonats habe ich ganz das Gleiche gesagt. Herr, niemals werde ich einem Menschen vertrauen für meine finanzielle Versorgung. Niemals. Die können mir sagen, was sie wollen. Ich vertraue auf keinen Menschen, dass er mich finanziell versorgt und dass er sich um die Waisen kümmert. Du allein bist der, dem ich vertraue. Gespräch war zu Ende, Monate vergingen, kein Cent kam. Dann war ich im Fasten und Beten und habe Zeit mit dem Herrn verbracht und plötzlich sagt der Herr, Reinhard, kannst du dich erinnern an den Mann aus Belgien, der angerufen hat? Ich sage, ja, kam aus dem Nichts her. Und der Herr sagt, weißt du, dass ich ihn motiviert habe, dich anzurufen? Denn ich wollte dein Herz prüfen, ob du Menschen vertraust oder ob du mir vertraust. Du hast die Prüfung bestanden, Reinhard, niemals werden die Waisen Mangel leiden. Schau den nächsten Vers, Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der auf dem Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Vers 8 bitte. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist, seine Wurzel am Bach ausstreckt, der Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und das ist das Volk Gottes, das Gott sich zurüstet hier in unserem schönen Land. Menschen, die nicht in Menschen ihre Vertrauen setzen, sondern Menschen, die sagen, Herr, ich vertraue auf dich allein und nur auf dich. In dich lasse ich mich fallen, du bist mein Zufluchtsort, in dir verstecke ich mich, an dich lehne ich mich an, du bist genug, es ist vollbracht. Und diese Menschen, die dem Herrn so vertrauen, schau mir an, wie es gut denen das gehen wird. Und zum Abschluss und das Letzte, gehen wir zurück zum Anfang der Geschichte, als der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, ich möchte, dass du absolutes Vertrauen in mich lernst. Und ich habe gesagt, Herr, absolutes Vertrauen, das steht ja gar nicht in der Bibel. Diese Worte, diese Aussage, die finde ich nicht in der Bibel. Und der Herr hat gesagt, ich werde es dir lehren. Und der Herr hat dann zu mir in diesem Abend im Bett gesagt, Folgendes, als ich im Bett lag, sagte der Herr zu mir, Reinhard, kannst du dich erinnern, an die Geschichte der Kreuzigung meines Sohnes. Ich habe gesagt, ja. Was war der finstere, der dunkle Moment in dieser Sache? Und ich habe gesagt, Herr, als die Erde finster war, und Matthäus beschreibt das so wunderschön, 27 Vers 45, Matthäus 27 Vers 45, aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. 3 Stunden Finsternis. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, die finsterste Moment an der Kreuzigung war, als du Jesus verlassen hast. Ständig bei dir von Ewigkeit her, niemals getrennt. Plötzlich schreit dein Sohn, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Herr hat gesagt, und was habe ich ihm darauf geantwortet? habe gesagt, nix. Nix. Keine Erklärung. Keine, es ist okay, mein Sohn, ich wecke dich wieder auf. Keine, mach dir keine Sorgen, bald ist das vorbei. Keine, es ist jetzt das Ende, alles wird gut. Nichts. Der Himmel war schwarz. Jesus fühlte sich das erste Mal in seinem Leben von Gott verlassen. Alle Umstände waren chaotisch. Und der Schrei des Herzens Jesus, wo bist du jetzt, mein Vater, blieb unverantwortet. Das Gebet, das nicht beantwortet wurde. Die Frage, die nicht beantwortet wurde. Und der Herr sagte zu mir, und was hat er danach getan? Und es traf mich wie ein Blitz durch mein Herz. Und ich sagte, er sagte, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Der Lukas beschreibt das so genau, die erzählen ja verschiedene Details von der Kreuzigung, Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich in meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und der Herr sagte zu mir Folgendes, Reinhard, wenn alles um dich herum schwarz ist, wenn du die Welt nicht mehr verstehst, wenn nur Chaos ist, wenn du nicht mehr weißt, warum ich deine Fragen nicht beantwortet habe, wenn nur ein schwarzes Loch ist, absolutes Vertrauen ist, in dieser Zeit zu sagen, in deine Hände befehle ich mein Leben. Denn Geist spricht hier für Leben. Und der Herr hat gesagt, dieses absolute Vertrauen will ich dich lehren, das will ich von dir. Ich will nicht, dass du mir vertraust, wenn alles gut geht. Ich will nicht, dass du mir vertraust in schönen Gottesdiensten. Ich will nicht, dass du mir vertraust, wenn du große Verheißungen hast. Ich will, dass du lernst, wenn nur Chaos ist, nur Finsternis ist, die Verheißungen sich erfüllen. Dass du lernst, wenn du nichts mehr verstehst und nicht mehr weißt, warum, was jetzt geschieht, dass du in dieser Aussage, in diesem Moment die Aussage machst, Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben. Ich vertraue dir. Und das ist absolutes Vertrauen. Und ich habe zum Herrn gesagt, das will ich lernen. Das will ich lernen, das will ich leben. Und Freunde, wir haben Grund genug, ihm zu vertrauen, denn er ist perfekt, er ist vollkommen. Er hat einen Gnadenbund mit uns geschlossen, der niemals wanken kann. Wir müssen lernen, ihm so zu vertrauen. Lass los, lass dich fallen. Hör auf, das alles glauben machen zu müssen. Lass dich fallen. Versteck dich bei ihm, lehn dich an ihn. Und wenn wir diesen Schritt machen können, sagen können, Herr, lehre mich so im Vertrauen zu leben. Wisst ihr, was geschehen wird? Wir werden sein wie Petrus. Wo kommen die vielen Fische her? Wo kommt der Erfolg her? Und Leute werden uns anschauen, werden sagen, wow, wie schaffst du das in deinem Leben? Dein Leben ist voller Freude, voller Friede, voller Herrlichkeit. Du hast alles Mögliche und nur Erfolg, nur Erfolg, nur Erfolg. Und wir werden nur lächeln und sagen, Ja, aber Reinhard, wie schaffst du das? Ich habe lange gerackert, lange geschafft, lange gearbeitet, lange versucht, lange. Aber irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich verstand, ich rackere, ich bin nur kaputt. Und am Ende ist das Boot leer, das Netz leer, ich bin ausgelaugt, ich bin ausgebaut. Wisst ihr, ich bin mir absolut überzeugt, hätte ich diese einfachen Dinge nicht gelernt, hätte ich ganz sicher schon vor 20 Jahren einen Burnout gehabt. Es versteht eigentlich niemand auf dieser Welt, glaube ich, außer vielleicht meine Frau und der Gerhard, aber der Reini vielleicht, aber es versteht eigentlich kaum jemand auf dieser Welt, dass ich mit 58 Jahren noch kein Burnout habe, bei dem Speed, den ich im Leben lebe. Wisst ihr warum? Hätte ich gefischt, wie ich angefangen habe, in meinen jungen Jahren des Dienstes zu fischen, wäre ich heute ausgebauert, ausgelaugt, kaputt und hätte einen Burnout gehabt. Aber ich habe verstanden, es ist nicht das, was ich leisten kann. Ich habe ja eh schon Jahre in meinem Dienst gefischt und gefischt und das Boot war leer und ich war am Ende. Und dann sagte ich eines Tages, okay, nicht meine Pläne, deine Pläne. Okay, loslassen, das kann ich auch. Okay, mich hinfallen lassen, das kann ich. Dir vertrauen, das kann ich. Und plötzlich ist das Boot voll von Fischen. Plötzlich ist überall, wo ich hingehe, Erfolg und Sieg und Freiheit und ich stehe da und sage, diese letzten zwei Tage, ich bin nach Hause gefahren gestern Abend, ich habe gesagt, es war viel mehr, als ich mir erwartet habe. Es war herrlich, es war, wie ist denn das geschehen? Ich habe nicht gerackert, ich habe mich nicht abgewerkt, ich habe mich nicht kaputt gemacht. Das Boot ist voll. Und wisst ihr, der Herr ist dabei, eine Gemeinde sich zuzubereiten, die so lebt. und die Boote werden voll sein. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen von Sieg zu Sieg. Lass los. Lass los. Lass los. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, was der Herr zu dir gesagt hat und welcher Teil dieser Worte für dich besonders wichtig sind. Aber die Entscheidung kannst du treffen. Unsere Zeit ist am Ende, aber ich möchte gerne Folgendes tun. Ich möchte nur gerne 3 Personen nach vorne bitten, um je der von diesen 3 Personen ein prophetisches Wort über euch freizusetzen. Der erste ist der Rudi, der zweite ist der Reini und der dritte ist der Gerhard. Und damit gebe ich das Mikrofon weiter. Die haben nicht gewusst, dass ich das machen werde mit ihnen. Aber jetzt müssen sie vertrauen, dass Gott durch sie spricht. Reini sagt gerade, mein Kopf ist ab, aber das ist kein Problem. Die Äste, die klebten wieder an. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich euch hier dienen dürfen. Ihr werdet sehen, diese 3 Männer sind großartige Männer Gottes. Meine Frau habe ich heute verschont. Ich wollte eigentlich 4 nach vorne rufen, aber ich muss noch mit ihr lange nach Hause reisen, jetzt gleich nach Brasilien und ich muss im Flieger neben ihr sitzen. Und da dachte ich mir, ich lasse sie lieben da hinten, dann wird die Reise nach Hause auch gut. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir. Gebt uns noch 5 Minütchen, dann lassen wir euch gehen. Heiliger Geist, wir danken dir für diese 3 Männer Gottes. Wir danken dir, dass alle in dem prophetischen Geist leben. Wir danken dir, dass die Gabe der Weissagung durch sie fließt. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du dasselbe bist. Und wir danken dir, dass diese 3 dir jetzt absolutes Vertrauen entgegenbringen. Amen. Amen. Okay. Wie heißt du? Johanna. Ich habe früher schon gesehen, wie so ein Schleier ist oder so ein Mantel der Traurigkeit über dein Leben ist und dich einige Ereignisse dich dazu geführt haben, dass du diesen Trauerschleier übergezogen hast und es ist ein tiefer Schmerz im Herzen und Gott sagt, jetzt ist die Zeit, diesen Schleier abzulegen, ich bringe Licht in dein Leben. Und das, ich sehe, wie das Licht so richtig aufleuchtet und Gott sagt, du hast nichts falsch gemacht, du bist den Weg weitergegangen, aber du hast trotzdem so Selbstanklagen in deinem Leben über gewisse Situationen gesagt, du bist frei, ich sehe nichts in dir, sagt Gott, sondern ich sehe nicht Negatives, ich sehe nicht irgendeine Anklage in dir, sondern ich sage, du bist frei und du sollst einfach in diese Freiheit hineinkommen. Es ist eine enorme Gabe in deinen Händen. Ja, und du hast sie unterdrückt über lange Zeit und ich spüre so, dass Gott dich freisetzen wird, jetzt für diese Gaben auszunutzen, diese Gaben anzuwenden und umzusetzen, also sehr viel Kreativität und das, was du schon als kleines Mädchen gewünscht hast, dir zu tun, hast du aber nie machen können, hast du nie die Gelegenheit gehabt. Ich sehe so, dass Gott jetzt die Türen öffnet, dass du diese Freiheit hast, dies auch zu tun und das wird tolles hervorkommen. Amen. Kannst du damit was anfangen? Okay. Okay. Ich möchte, sagen wir als erstes, zu der Gemeinde in Gallner Kirchen reden. Ich brauche ja nicht sagen, wie dankbar ich bin. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber ich habe gesehen, und das betrifft euch, die ihr bereit seid, neue Wege zu gehen. Ich habe gesehen, dass es hat sich so eine Schüssel aufgetan, also so eine große, flache, also so wie eine Feuerschale, aber so ganz groß und weit. Und der Herr sagt, ich habe es angefangen, diese Feuerschale weit zu machen, in euren Herzen und in euren Leben weit zu machen. Und der Herr beginnt, diese Feuerschale zu füllen. Und je weiter ihr diese aufmacht, umso mehr ist Platz, diese Feuerschale zu füllen mit allerhand Sachen, die der Herr euch geben wird. Und es wird in euren Leben, es wird euer Leben total verändern, was der Herr anfangen wird, in euren Leben zu tun. Das war nicht etwas, was ihr gemacht habt, weil eben als ein cooler Sprecher wie der Reinhard kommt, sondern das war etwas sehr Strategisches und Wichtiges für eure Gemeinde und auch für diese Region und darüber hinaus. Und Martin, du hast in diesen Tagen mehr getragen, als wie du dir vielleicht bewusst bist. Aber der Herr ist im Begriff, dein Leben komplett umzukrempeln, zu verändern. Er wird dir eine Weisheit, Offenbarung geben von seinem Wort und wie er denkt und wo sein Herz ist, das, was du vorher noch nicht hast. Und ich möchte dich ermutigen, dass du weitergehst und nicht zurückschaust und nicht denkst, Herr, aber warum ich oder wie soll ich das machen, sondern dass du dein Herz aufmachst in diesem Vertrauen, dass der Herr in deine Feuerschale gute, große, herrliche Dinge legen wird. Und das wird auch deine Familie betreffen, das wird nicht nur allein dich betreffen, das wird auch deine Kinder betreffen. Ich empfinde, dass der Herr deine Kinder direkt lehren wird, sie werden direkte Begegnungen mit dem Herrn haben. Sie werden nicht mehr sagen, Papa, kannst du mir das erklären, sondern sie werden Dinge vom Herrn selber gelehrt bekommen und sie werden diese Dinge in ihrem Leben und in ihrem Umfeld sehen und weitergeben. Sie werden Feuerschalen sein. Und ja, macht so weiter. Bevor es zu diesem Treffen gekommen ist, wir reden ja eigentlich schon 3 Jahren davon, dass so ein Treffen in Österreich stattfinden sollte. Und wir haben diese Treffen vor längerer Zeit in Polen begonnen. Und jedes Mal, oder fast jedes Mal, wenn das Treffen dann das Wochenende vorbei war, haben wir gesagt, okay, wann beginnen wir das endlich in Österreich? Und wie es jetzt zustande gekommen ist, erstens mal ist jetzt nicht die Euphorie da, die was ich mir erwartet habe. Aber es ist ein Genugtun da, es ist irgendwie so eine Sättigkeit, es ist was freigesetzt worden auf das, was wir so lange gewartet haben. Aber das Wort, was ich habe, ist es in Zusammenhang mit dem, was dieses Wochenende gepredigt worden ist, ist der neue Bund. Und das hört sich alles sehr gut und nett an. Es ist ein Aber dabei. Und das hat der Reinhard jetzt in der letzten Session schon ein bisschen angeschnitten. Es ist kein Spaziergang in einer Art und Weise. Es ist alles loszulassen. Wir wollen diese Message nehmen, weil es unser Leben erleichtert. Einerseits schon. Andererseits hat Jesus gesagt, keiner kann mir nachfolgen, ohne dass er so lebt, wie ich lebe. Und es ist ein Preis zu bezahlen. Und das Wort, was ich habe, ist dies. Wenn wir den Weg gehen im neuen Bund, dann am Anfang sieht es aus, wie wenn die ganze Hölle losbrechen würde. Weil das Ziel von Feind ist es, die größte Gefahr, was es überhaupt gibt auf dieser Erde, für ihn ist es, wenn die Menschen endlich erkennen würden, das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und wenn wir das wirklich in unserem Herzen nicht nur da verstehen, weil jetzt durch das Wochenende haben wir es da verstanden, aber der Weg von da, bis zum Herz, es ist bei jedem Menschen gleich weit oder fast gleich weit. Aber wie lange es dauert, dass es von da bis da kommt, das hängt von uns selber ab, von unserem eigenen Leben, wie wir jetzt weiterleben. Das Wochenende ist jetzt bereits vorbei und wie wir ab morgen den Weg leben, entscheidet, wie schnell dieser Prozess kommen wird, vom Verstehen bis zu erleben. Und ich habe vor 5 Jahren, glaube ich, das erste Mal ist das gepredigt worden, oder vielleicht vor 6 Jahren in Polen. Und am Anfang hat das alles so genial, ja, das ist genau das. Und in meinem Herzen habe ich gewusst, das ist das. Auf das habe ich gewartet. Das ist genau das. Aber dann der Prozess, dass man das anfängt zu leben, das entscheidet jeder Einzelne von uns, wie schnell das geht. Je mehr die Hingabe ist, desto schneller geht es. Aber so wie der Rainer da jetzt erzählt hat zum Schluss oder in der letzten Session jetzt, was da passiert ist mit seinem Sohn, mit Loslassen und so weiter, das ist der neue Bund. Der neue Bund ist, alles loszulassen. Und das ist keine Theorie, das ist Praxis. Und das, was ich zusprechen will, das findet Menschen, die was denselben Weg gängen, weil alleine schafft man das meistens nicht. Ich hätte es nicht geschafft. Nicht nur das zu verstehen, sondern es anfangen zu leben. Es ist ein Leben, das was voller Risiko ist, voller Glaube ist. Es ist kein langweiliges Leben, es kostet dich alles, aber schlussendlich siehst du endlich einmal Frucht in deinem Leben. Und alles andere sieht leichter aus, es ist bequemer, es ist sicherer, aber die Frucht wirst du nicht sehen und du wirst immer müde sein. Du bist immer frustriert. Aber das Christenleben, wie Jesus vorgelebt hat, das ist real, es ist möglich. Und ich sehe mehr und mehr junge Menschen in Polen, die was ergreifen. Und unser Traum ist, dass Österreich das wirklich sehen kann. Mehr und mehr, ich weiß, dass Gott sowieso das schon macht und dass Jesus seine Gemeinde zurüstet. Aber ich glaube, dass von diesem Punkt aus, wenn wir weggehen und diese Message nehmen und es wiederhören und rein studieren und wirklich auf die Knie daheim gehen und wirklich sagen, Heiliger Geist, leite mich du in die alle Wahrheit. Ich will das erleben, nicht nur verstehen, ich will das erleben. Er wird es machen, aber so wie Jesus ist, er ist ein Gentleman, er macht nichts mit Gewalt, er will uns zu nichts zwingen, aber lass uns dazu bereit sein, alles aufzugeben. Und es hört sich leichter an, wann aber dann der Moment kommt, wo deine Kinder fast wegsterben und wo du dann wirklich sagen musst, jetzt vertraue ich dir wirklich. Erst dann merkst du, ob du wirklich loslassen kannst. Aber wenn du dann alles losgelassen hast, schlussendlich, auch die Finanzen, auch die Karriere, auch den Dienst und alles Mögliche, wenn du es loslässt, dann ist wirkliche Freiheit da. Es ist weniger emotional, die ganze Geschichte. Es ist mehr seriös. Aber es ist ein Bewusstsein da. Jetzt lebe ich das. Jetzt schmecke ich das von dem, was ich immer geträumt habe. Und ich möchte euch einfach zusagen, dass ihr nicht keine Abkürzungen gingen. Und dass wir Aushalte haben, also dass wir wirklich ausharren bis zum Schluss. Es tut weh. Ja, doch. Das muss man dazu sagen. Es tut weh. Es ist kein Streicheln. Es tut weh. Weil in dem ganzen Prozess wird der Charakter geformt. Es stirbt alles ab, was menschlich ist. Und es ist nichts Angenehmes. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann durchgeht, durch so eine Phase, dann schaut man zurück und dann sagt man, danke Gott, dass man da durchtragen hast. Es hat sich gelohnt. Und je mehr das der Schmerz wird, desto mehr schmeckt sogar dieser Schmerz kann Spaß machen. Es kann Spaß machen. Und wenn dann die Leute wegfallen von links und nach rechts und dann denkst du, fällt jetzt alles zusammen, dann bleibt nur noch eins. Lass uns Christus festhalten. Und das Einzige, was uns durchträgt, ist diese intime Beziehung mit ihm. Nicht Sonntagsgottesdienst. Von Montag bis Samstag lebe ich mein Christenleben. Und der Sonntag ist nur ein Ausdruck davon. Montag bis Samstag ich alleine. Und das macht Spaß. Aber es ist kein Spaziergang.